Also, ich war ja mit Nico auf der Hausparty von seiner besten Freundin. Und da habe ich halt Bier getrunken. Und ich krieg von Bier immer den übelsten Bierschiss. Also so mehr als Durchfall. Das ist so schlimm, echt. Dann hat mich in der Früh, also wir haben da geschlafen, hat mich in der Früh der Nico geweckt um 9 oder so. Dann hat er mir halt die Pille gegeben, habe ich die halt genommen. Und dann musste ich richtig scheißen. Richtig Dünnschiss, das merkt man ja, wenn man Dünnschiss hat, wenn man scheißen muss. Aber in dem Klo waren die ganzen Weiber und haben sich halt frisch gemacht und ich kannte da keinen und ich finde die alle eher arrogant. Und dann wusste ich nicht, wo ich jetzt hingehe. Und ich hätte schon sagen können, ob sie kurz rausgehen, weil ich aufs Klo gehen muss, aber das stinkt ja wie die Sau. Und da habe ich mich dann nicht getraut. Da habe ich mir, da lag da so ein Handtuch, habe ich das unter meine Jacke getan, unter meinen Pulli getan. Und dann ist er zu Nico, oh, mir ist so schlecht, ich muss kurz an die frische Luft. Da bin ich halt rausgegangen und das war in so einem richtigen übelsten Kaff. Bin ich halt rausgegangen, bin irgendwo hingelaufen, ganz schnell und ich habe schon gemerkt, dass es jetzt gleich kommt. Ich hatte nicht mehr lang Zeit. Bin ich gerannt, gell, ich bin gerannt. Auf einmal scheiß ich mir in die Hose. Ich schwöre, ich habe mir in die Hose geschissen. Richtiges Dünnschiss und es war so hellbraun. Da habe ich geweint, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Dann bin ich schnell hinter einen Baum und habe da halt fertig gekackt. Da habe ich so geheult, eine Viertelstunde oder so, weil ich nicht wusste. Man hat ja gesehen, dass ich eingeschissen habe. Und ich hatte nur so ein kurzes T-Shirt an, wo nicht bis über den Arsch geht. Dann habe ich so geflennt, ohne Scheiß. Dann wollte ich einfach nur noch heim. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich dachte mir, ich bin echt im falschen Film. Ich habe mich wirklich eingeschissen. Dann bin ich halt wieder rein. Die anderen waren alle am Aufräumen und so. Und dann ich halt so zu Nico, Schatz, mir ist kalt, kann ich bitte deine Jacke haben? Und hab mich halt so mit dem Arsch nach außen gedreht, dass man das nicht sieht. Dann hat er mir seine Jacke gegeben und die geht, Gott sei Dank geht die mir über den Arsch, weil der ja so groß ist. Dann habe ich mich aufs Sofa gesetzt, dann stehe ich auf einmal liegt da, ist da so ein Scheißfleck. Also halt, weil er, ich habe ja richtig in die Hose geschissen, da war ja Scheiße drinne, Dünnschiss. Und dann wusste ich einfach nicht, was ich machen muss. Hab ich so getan, als wäre ich müde. Dann habe ich mich so hingelegt und so getan, als würde ich schlafen, dass es ein bisschen trocknet. Und dann wurden wir abgeholt. Dann der Papa so: Boah, hier stinkt so nach Kacke. Hat die irgendjemand von euch in die Hose gekackt? Halt so zum Spaß. Und ich: Boah, ich bin so rot geworden. Und dann zu Hause bin ich schnell aufs Klo, hab's Hanger gewechselt und hab dann geduscht. Ja, und. Und ich habe ja die, wenn man die Pille nimmt und dann Dünnschiss hat, dann muss man die ja eigentlich nochmal nehmen. Und ich habe die ja dann danach, also nachdem ich eingeschissen habe, ich habe die ja dann rausgeschissen. Danach habe ich sie halt nochmal genommen, also habe ich zwei an einem Tag noch genommen und jetzt fehlt mir ja eine. Weißt du, wie ich meine? Wenn ich jetzt eine vom nächsten Monat nehme, fehlt mir nächsten Monat wieder eine. Oh Mann, bitte feier mich, bitte.